Entstehungskontext dieses Ansatzes, des totalitarismus-theoretischen Ansatzes machen, will in einem zweiten Abschnitt kurz dessen Genese so in der historischen Entwicklung schildern, drittens inhaltlich nochmal kritisch so die Inhalte und den inhaltlichen Gehalt des Ganzen skizzieren und kritisch diskutieren, dann dessen Genese zur sogenannten Extremismustheorie nochmal kurz erläutern und schlussendlich dann nochmal darauf eingehen, was das auch nochmal mit der Entwicklung des Spektrums oder des Ansatzes zu tun hat, was es so in der Bundesrepublik oder in der Extremismusforschung als neue Rechte schimpft. Gut, also mit den Begrifflichkeiten Totalitarismus wie Extremismus wird gleichzeitig Politik gemacht. Das sind Schlagwörter, die genutzt werden, um eine politische Positionierung durchzusetzen. Beispiel dafür sind die letztlichen Landtagswahlen in Ostdeutschland gewesen, wo die NPD in die Landtage hineingekommen ist, wo also der damalige Arbeitgeberpräsident Rogowski dann den Vergleich angestellt hat in den Medien, dass die Neonazis der NPD eigentlich mit der PDS gleichzusetzen sei und erklärte gleichzeitig, dass die größte aktuelle Gefahr aktuell nicht von der NPD, sondern von der PDS ausgehen würde. Wer heutzutage dann diesen Begriff Faschismus als Kampfbegriff in einem übergreifenden Sinne benutzt, so also dieser antitotalitäre Konsens hier in der Bundesrepublik, ist grob gesagt derjenige, der halt selber quasi mit zu den Feinden der Demokratie steht. Also man kann sagen, es gibt einen sogenannten begrifflichen antitotalitären Konsens, der also bestimmte Phänomene, was die NS-Entwicklung angeht, mit dem Begriff des Faschismus umschreibt, der schon komisch angeguckt wird. Also der Begriff des Faschismus wird heutzutage in der politischen und in der öffentlichen Diskussion quasi als eine Art Unwort gehandelt. Die heutige Berliner Republik geriert sich als Ausdruck einer wieder erstarkten, selbstbewussten Nation, die sich normalisiert habe, die ein Ergebnis des Untergangs von totalitären Diktaturen von sowohl roter wie auch brauner Seite sei. Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur von 1992 bis 1998 segnete daher auch dann die Totalitarismusdoktrin zur offiziellen, quasi offiziellen deutschen Geschichtsideologie ab. Seit dieser Absegnung durch den Deutschen Bundestag steht die Totalitarismusdoktrin quasi als politisches Leitbild in der Bundesrepublik zur Erklärung diktatorischer Phänomene dar. Antifaschismus hingegen gilt danach als ein Kampfbegriff, als ein kritisch zu bewertender Begriff, gilt teilweise in gewissen Kreisen als eine ganz perfide Form linker, linksextremer Kreise, die sich eben historisch überholte Analogien bedienen würde, um eben den demokratischen Verfassungsstaat in Frage zu stellen. Hintergrund solcher Anfeindungen ist eben die Verschleierung der Tatsache, dass sich faschistische Herrschaftsstrukturen aus Krisensituationen von bürgerlich-kapitalistisch verfassten Gesellschaften herausentwickelt haben. Also eine besondere Form von Herrschaft darstellen mit völkisch-nationalistischen Bewegungsformen, die allerdings unter kapitalistischen strukturellen Prämissen entstanden sind. Mit der Durchsetzung der Totalitarismustheorie soll daher eben auch gleichzeitig der kapitalismuskritische Ansatz von links her in Frage gestellt und auch bekämpft werden. In der Theorie der sogenannten Totalitarismus- oder Extremismusforscher stellen deshalb der sogenannte Links- wie auch der Rechtsextremismus zwei Seiten derselben Medaille dar, die also gleichermaßen extrem, die von den politischen Rändern aus totalitär den demokratischen Rechtsstaat in der politischen Mitte bedrohen. Die Totalitarismustheorie, die dient damit zugleich als Abwehr von Kritik an staatlichen Herrschaftsstrukturen und an kapitalistischen Strukturen. Hitler und die Extremisten von rechts damals, so eben die These, haben das deutsche Volk verführt, Extremisten von links und rechts hätten die Demokratie in Weimar eben zerstört. Also nicht das Kapital, nicht das Militär, nicht die politischen Eliten, nicht die verblendeten Massen, sondern eben Extremisten der politischen Ränder, so wie es heißt es dort, hätten eben den Nationalsozialismus dem deutschen Volke aufgezwungen. Deshalb müsse eben heutzutage eine wehrhafte Demokratie in der Bundesrepublik sich dieser Extreme an den Rändern von rechts und links erwehren. Die auf dem Ticket der Totalitarismustheorie ebenfalls agierende sogenannte neue Rechte greift damit eben auch gleichzeitig ihren Gegner, den Antifaschismus, an. Dieser stamme, so neurechte Autoren, aus der Mottenkiste kommunistischer Propaganda und habe eben den antitotalitären Konsens der Nachkriegsgesellschaft zerstört. So lautete damals ein wegweisendes Traktat dieser Strömung aus dem Jahre 1995 und dem Titel Die selbstbewusste Nation, herausgegeben von Heimo Schwilk und Ulrich Schacht, wo eben so ein Bekenntnis zur selbstbewussten Nation Deutschlands unter totalitarismustheoretischen Prämissen aufgerufen wurde. Ich komme zur Genese und zur Wandlung dieses Schlagwortes des Totalitarismus. Die begriffliche Zuordnung erhält die Totalitarismustheorie aus dem italienischen Faschismus. Die damalige Mussolini-Partei bezeichnete sich eben selbst als totalitär und erklärte ein totalitären Staat zu wollen. Als totalitär bezeichnete damals der aus der liberalen Ecken gekommene Antifaschist Giovanni Amendola ein Jahr nach dem Machtantritt des Faschismus das von Mussolini angestrebte System. Er bezeichnete 1923 den Faschismus erstmalig als ein totalitäres System, als eine absolute und unkontrollierbare Herrschaft. Wenig später griffen die Faschisten selbst dieses Wort auf. Es verkündet zum Beispiel der Vertreter der faschistischen Parteiführung D'Avanzati, ich zitiere, jawohl, wir sind totalitär, wir wollen es sein vom Morgen bis zum Abend ohne abweichende Gedanken. Amendola, der liberale Antifaschist wiederum, hatte zwischenzeitlich auch der jungen Sowjetunion ebenfalls Totalitarismus vorgeworfen. Faschismus wie auch Kommunismus seien eben totalitäre Reaktionen auf den Liberalismus und auf die Demokratie, so Amendola. Bald teilte dann auch die gesamte bürgerliche Opposition in Italien, im aufkommenden faschistischen Italien, diese These von der strukturellen Ähnlichkeit dieser beiden Diktaturen, des Bolschewismus wie des Faschismus. Der Priester Don Luigi Sturzo, als Führer der sogenannten Volkspartei in Italien, also der quasi Ahnenpartei, der dann später sich daraus herausgebildeten Democrazia Cristiana, sah den Unterschied zwischen Italien und der Sowjetunion darin, ich zitiere, dass der Bolschewismus eine kommunistische Diktatur oder ein Linksfaschismus ist und der Faschismus eine konservative Diktatur oder eben ein Rechtsbolschewismus ist. In der Folgezeit kam eben dieser Vorwurf auch aus den Reihen der Sozialdemokratie. Er schlug sich beispielsweise in einem Wahlplakat der SPD aus der Weimarer Zeit aus dem Jahre 1932 nieder. Dort hieß es, ich zitiere, Kommunisten und Nationalsozialisten kämpfen gemeinsam. Der gleiche Terror, die gleichen Lügen, der gleiche Hass eint sie. Beide erfüllen den gleichen Zweck, die Einheit der Arbeitenden zu stören. Das Großkapital weiß, was es an den Kommunazis hat. Die Kommunisten haben den Faschisten den Weg bereitet. Wer kommunistisch wählt, wählt nationalsozialistisch. So 1932 auf dem Wahlplakat der SPD. Also während heute im allgemeinen Diskurs über die Entstehung des NS eben die sogenannte Sozialfaschismus-These der KPD damals als also quasi das Geschichtsbild mit geprägt hat, als so quasi die eigentliche Ursache für die Spaltung der Arbeiterbewegung und eben auch für den Sieg der Nazis dann auch mit erklärt worden ist, sind eben diese Orientierung seitens der Sozialdemokratie heute kaum noch bekannt, könnte man sagen, oder werden auch nicht so in dem Maße thematisieren. Dass sie den antifaschistischen Kampf schwächten und die allerersten Opfer des Naziterrors verhöhnten, ist allerdings gleichzeitig offensichtlich. Bedingt durch die politischen Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten, die die SPD dann damals als Sozialfaschisten bezeichnet haben, und den Sozialdemokraten, die wiederum die KPD als rot lackierte Faschisten bezeichnet haben, geriet dann in der Weimarer Zeit das Schlagwort des Totalitarismus heraus sich. Und zwar als Kampfbegriff gegen die kommunistische Bewegung. Seine Wirkungsmächtigkeit entfaltete das Ganze natürlich dann spätestens mit dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. Der Begriff des Totalitarismus wurde auch von nationalkonservativer Seite aufgegriffen in Deutschland. So wurde der Begriff des totalitären Staats unter anderem von dem Staatsrechtler Karl Schmitt benutzt und in Deutschland auch eingeführt. Und zwar, muss man auch sagen, in affirmativer, in zustimmender Absicht, wie es der Faschismusforscher Ian Kershaw betont hat. Zitat Ian Kershaw: Zu etwa der gleichen Zeit entwickelte Karl Schmitt, damals Deutschlands führender Staatsrechtstheoretiker, sein auf einem Feind-Freund-Verhältnis basierendes Konzept der Machtpolitik, in das er als historische Antithese zur liberalen Pluralisierung des Staates den totalitären Staat einfügte, bei dem eine Identität von Staat und Gesellschaft, so Schmitt, herrsche. Beide Formen, sowohl die aktionistische wie auch die etatistische, existieren daher schon, so Kershaw, bevor die Nazis an die Macht kamen und wurden von diesen nur übernommen. Ein anderer Faschismusforscher, der Historiker Wolfgang Wippermann, weist darauf hin, dass auch Staatsrechtler wie zum Beispiel Ernst Forsthoff der Forderung nach einem totalen Staat das Wort geredet haben. Insofern interessant, als dass so jemand wie Ernst Forsthoff nach Zerschlagung des NS-Regimes maßgeblich mit daran beteiligt war, an der Formulierung des Grundgesetzes in der wieder neu entstehenden Bundesrepublik Deutschland. Nach Errichtung der NS-Diktatur bemühten sich dann zunächst vor allem US-amerikanische Politologen um eine wissenschaftliche Begründung der Totalitarismustheorie. Auf Konferenzen in den 30er Jahren in Minneapolis und in Philadelphia wurden vermeintliche Gemeinsamkeiten der zwei Typen von Massenbewegungsdiktaturen gesammelt. Nach dem alliierten Kriegseintritt dann allerdings verschwand die Totalitarismustheorie aus politisch motivierten Gründen erstmal in der Argumentation wieder in der Versenkung, weil es ja dann ging, auch erstmal kriegsmäßig gegen den Faschismus gemeinsam anzutreten. Nicht zu vergessen ist dabei, obwohl es quantitativ eine Randerscheinung gewesen ist, dass es auch von linker Seite, von linkskritischer Seite her, schon in den 30er Jahren so etwas wie eine Totalitarismusforschung von links gegeben hat, teilweise aus dem Umfeld des sogenannten damaligen Frankfurter Instituts für Sozialforschung, also den Vertretern der kritischen Theorie um Horkheim und Adorno, die allerdings dann nicht in eine Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus verfallen sind. Dieser Zweig der sich eher der linksorientierten kritischen Totalitarismusforschung, muss man auch mal sagen, ist allerdings dann in der Folgezeit nicht in der linken kommunistischen Bewegung großartig in Gewicht gefallen. Aber mit Sicherheit in dem historischen, kritischen Rückblick, könnten wir vielleicht gleich nochmal in der Diskussion darauf eingehen, sind da sicherlich noch Ansätze, die auch heutzutage noch Berücksichtigung verdienen würden. Ich komme zum nächsten Abschnitt, zum inhaltlichen Gehalt, zur inhaltlichen Ausrichtung dieses Totalitarismus-Theorems. Die Totalitarismus-Theorie setzt eigentlich auf normative Setzung eher als anstatt auf kritische Analyse. Sie basiert auf normativ festgelegten Typologien von quasi dichotomistischen Wertsetzungen. Also auf der einen Seite steht der demokratisch-pluralistische Verfassungsstaat und auf der anderen Seite stehen totalitäre Strebungen. Und zwar sowohl von links wie auch gleich von rechts. Die erste wissenschaftliche Herleitung dieses Modells des Totalitarismus als Ausdruck von staatsterroristischen Systemen leistete die deutsche Emigrantin Hannah Arendt. Während Hannah Arendt in ihrem Werk zu Elementen totalitärer Herrschaft Kenntnisse über die Entwicklung des Antisemitismus im ersten Band, im zweiten Band über die Entwicklung des Imperialismus und schließlich im dritten Band oder im dritten Kapitel, je nach Ausgabe, Abschnitt dann in der Vergleichbarkeit totalitärer Systeme, sich eine Analyse dort verfasste, muss man sagen, dass diese Kapitel unterschiedlich gestaltet sind. Ursprünglich hatte die Philosophin, die eher aus der Existenzphilosophie kam, eine Schülerin von Heidegger gewesen ist, ursprünglich hatte sie vor, mit diesem Werk eigentlich eine Standardanalyse zu verfassen, um die Ursprünge des Nationalsozialismus in Deutschland zum Entstehungskontext von Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus und dessen Kulmination im NS-Rassenstaat in Deutschland. Später wurde das dann halt von ihr verquickt mit einem Versuch des Vergleichs zwischen der NS-Herrschaft und des Stalinismus. Man kann sagen eigentlich, dass die analytische Schärfe, je nach Bewertung, ich teile das zumindest, diese analytische Schärfe so im ersten und zweiten Teil noch mehr stark herauskommt und sich eigentlich eher im dritten Teil dann mehr in existenzphilosophische Deutungen verflüchtigt. Maßgeblich eine These in diesem Bereich ist Arendts These von der Verflüchtigung der Klassengesellschaft hin zu einer Nivellierung der Gesellschaft zu einer homogenen Masse. Also eine These, die eigentlich empirisch, was den NS-Staat angeht, nicht belegt werden kann. Zwar galt dann Hannah Arendts Werk fortan als Klassiker der Totalitarismusforschung, auf die sich auch andere dann zitatmäßig bezogen. Ihre ideologiekritischen Analysen hingegen wurden jedoch weitestgehend in der Folgezeit von denjenigen, die sich diesem Zweig zurechnen, ignoriert. Stattdessen setzten sich mehr verfassungsrechtliche Deutungen und normative Typologien der Totalitarismusforschung durch, wie sie dann maßgeblich von den klassischen Totalitarismustheoretikern Karl Joachim Friedrich und Zbigniew Brzezinski formuliert wurden. Friedrich und Brzezinski, die Urheber der in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre im Westen formulierten klassischen Totalitarismustheorie, waren zwar um den Anschein wissenschaftlicher Beweisführung bemüht, so untersuchten sie in ihrem Buch totalitäre Diktaturen und Autorität, in der deutschen Fassung wurde es dann von Karl Friedrich alleine herausgegeben hier, die Ideen geschichtlichen Ursprünge auch des Totalitarismus, und nannten dann in diesem Werk dann als Vorläufer Hitlers und Stalins so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Augustin, wie Luther, wie Calvin, Machiavelli, Hobbes, Hegel, Marx und auch Nietzsche. Ihre Hypothese aus diesen ideengeschichtlichen Vergleichen war, ich zitiere aus dem Werk, dass die faschistischen und kommunistischen Diktaturen in ihren wesentlichen Zügen gleich sind. Also nach ihrer Ansicht entscheiden sechs idealtypische Merkmale darüber, ob ein Staat als totalitär zu bezeichnen ist oder nicht. Ich zitiere nochmal daraus. Die entscheidenden Wesenszüge, von denen wir behaupten, dass sie allen totalitären Diktaturen gemeinsam sind und ihre Gestalt ausmachen, sind die sechs folgenden. Eine Ideologie, eine Partei, eine terroristische Geheimpolizei, ein Nachrichtenmonopol, ein Waffenmonopol und eine zentral gelenkte Wirtschaft. Soweit sind diese sechs Merkmale. Das sechste Kriterium, nämlich die zentrale Wirtschaftslenkung, die faschistischen Regime in Italien und in Deutschland, nur um es vorsichtig auszudrücken, nur unzureichend kennzeichnen. war aus Sicht der Urheber und vor allem auch aus Sicht der politischen Anwender der Totalitarismus-Doktrin kein Problem gewesen. Nazi-Deutschland war dann besiegt gewesen, sein westdeutscher Nachfolgestaat ein verlässlicher Partner an vorderster Front in der Ost-West-Konfrontation in der Nachkriegszeit, während eben gegen die Sowjetunion verantwortlich für den Sieg im wesentlichen Maße der Anti-Hitler-Koalition nun jede Anschuldigung gerade recht kam. Also diese typologischen Merkmale waren ganz klar politisch auf die Sowjetunion ausgerichtet und auf den realsozialistischen Ostblockstaatenverbund gerichtet. Sie dienten quasi als argumentativ, als Legitimationsmodell des sogenannten Freien Westens gegen den totalitären Osten. Das heißt, der Freiheitsbegriff in diesem Sinne wird normativ, statisch benutzt. Er wird verknüpft mit dem Privateigentum und eben mit dem repräsentativ-demokratischen Verfassungsstaat verknüpft. In der Nationalsozialismusforschung der Bundesrepublik vor der Wende 89, also vor dem Zusammenbruch der Ostblockstaaten, des RGW-Blocks, wurde dieses Totalitarismus-Konzept zur Erklärung des Nationalsozialismus mehrheitlich skeptisch beurteilt. Schon 1961 beispielsweise erklärte der Soziologe Otto Stammer diese These von Friedrich für falsch, dass eben die faschistischen und kommunistisch-totalitären Diktaturen in ihren wesentlichen Zügen gleich seien. Auf internationaler Ebene haben sowohl die Faschismus wie auch die Ostblockforscher das totalitarismus-theoretische Theorem mehrheitlich auch skeptisch beurteilt. Ein Beispiel hierfür ist der amerikanische Faschismusforscher Robert Paxton. Er verweist in seinem Standardwerk zur Anatomie des Faschismus gleich auf mehrere nicht miteinander vereinbare fundamentale Unterschiede zwischen Faschismus und Stalinismus hin. Zitat Paxton: Hitler kam vollkommen anders als Stalin mit Zustimmung und sogar mit der Hilfe der traditionellen Eliten an die Macht. Und er herrschte in einem gespannten, aber effektiven Wechselverhältnis gemeinsam. Auch nach der Machtübernahme stand die NSDAP weiterhin mit der Staatsbürokratie, mit Industriellen und Großgrundbesitzern, Kirchen und anderen traditionellen Eliten in einer Art ständiger Konkurrenz um die Macht. Für diesen fundamentalen Zug des Regierungssystems der Nationalsozialisten ist die Totalitarismustheorie blind und tendiert damit dazu, die Nachkriegsbehauptungen der Eliten zu bekräftigen, Hitler habe versucht, sie zu vernichten. Der Faschismusforscher Paxton weist eben zudem auf die diametral verschiedenen Zielsetzungen dieser beiden Ideologien. Nochmal ein Zitat. Zudem unterschieden sich Hitlerismus und Stalinismus auch zutiefst in ihren proklamierten Endzielen. Einmal die Oberherrschaft einer Herrenrasse, zum anderen universelle Gleichheit, obwohl Stalins ungeheuerliche barbarische Perversion sein Regime mit dem Hitlers, was das mörderische Instrumentarium antrifft, tendenziell konvergieren ließen. Das Totalitarismusparadigma besieht jedoch, indem es sich auf die zentrale Autorität konzentriert, den mörderischen Wahnsinn, der beim Faschismus auch von unten her brodelt. Ähnlich argumentieren auch andere internationale Faschismusforscher, so zum Beispiel Ian Kershaw, der schon 1994 auf die Gefahr einer Relativierung des Faschismus durch unzulängliche Vergleiche zwischen dem NS und dem DDR-Regime hinwies. Zitat Kershaw: Es besteht die Gefahr, dass dies einer vereinfachenden, populären Vorstellung Vorschub gibt, die den Nationalsozialismus implizit nicht nur mit dem stalinistischen Regime in der Sowjetunion, sondern mit Stalinismus per se gleichsetzt und darunter auch das politische System der DDR subsumiert. Kershaw sieht in einer solchen Tendenz die Gefahr, dass damit die, Zitat, unter Hitler verübten Gräuel durch naive und oberflächliche Vergleiche mit den Verbrechen des Honecker-Regimes trivialisiert werden. Auch andere Faschismusforscher, wie beispielsweise C. Sternhell, weisen totalitarismustheoretische Gleichsetzungen in diesem Kontext zurück. Sternhell kennzeichnet die ideologische Ausrichtung des Faschismus zentral als eine antimaterialistische Revision des Marxismus, wie er sich ausdrückt, und wendet sich gegen dessen totalitarismustheoretische Verharmlosung. Zitat, C. Sternhell: Die Theorie, dass Faschismus und Kommunismus Zwillinge seien, zugleich Komplizen wie Feinde, und dass der Narzissmus eine Imitation des Stalinismus sei, eine verständliche, vielleicht sogar natürliche Antwort auf die bolschewistische Gefahr und schlicht das Produkt des Ersten Weltkrieges, ist nicht nur eine Banalisierung des Faschismus und Narzissmus, sondern darüber hinaus auch eine Verzerrung der wahren Natur der europäischen Katastrophe unseres Jahrhunderts. Genau wie in den 1940er Jahren Antikommunismus und Kalter Krieg das Einfallstor für die Kollaborateure und Faschisten bildete, um zu politischem und kulturellen Einfluss zu gelangen, macht die durch den Niedergang der Sowjetunion ausgelöste neue Welle des Antikommunismus in den 1990er Jahren eine Wiederbelebung dieser apologetischen deutschen These möglich. So ist der Herr. Nach dieser Bewertung durch die international anerkannten Faschismusforscher komme ich zur Entwicklung der Antitotalitarismus-Doktrin in der Bundesrepublik und dessen theoretische Beziehung oder Beziehung auf die Totalitarismustheorie. Also schon kurz nach Entstehung der Bundesrepublik in den 50er und dann erst recht in den frühen 60er Jahren auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges nahm die Totalitarismustheorie den Charakter einer quasi Staatsideologie an. Der Totalitarismustheoretiker Konrad Löw bezeichnete sie als Weltanschauung des Grundgesetzes, ebenso wie der Historiker Ernst Nolte das Grundgesetz als lebendige Totalitarismustheorie bezeichnete. Das heißt also, diese Doktrin diente in der Bundesrepublik als eine Art ideologische Waffe gegen links, wie auch gegen jegliche grundsätzliche Kritik an beispielsweise der Remilitarisierung oder an den personellen Kontinuitäten in den Machtpositionen zwischen NS und der neu entstandenen Bundesrepublik Deutschland. Die wehrhafte Demokratie, so hieß es, habe sich der totalitären Gefahr, worunter ausschließlich der Kommunismus verstanden wurde, zu widersetzen. Der deutsche Staat hingegen an sich, ob eben nur unter Kaiser, in Weimar oder heute, sei ein Garant für politische Ordnung und an sich unangreifbar. Das heißt, die Totalitarismustheorie fungiert damit zugleich als eine Art historische Entlastung. Dies kam in der Bundesrepublik zum ersten Mal im sogenannten Historikerstreit zum Ausdruck, und zwar in dem ersten Historikerstreit, der schon 1961 stattgefunden hatte. Und zwar wurde er ausgelöst damals durch den Nachweis des Historikers Fritz Fischer über die Verantwortung der deutschen Eliten aus Politik, Kapital, Militär für den Ersten Weltkrieg. Fischer wies damals detailliert die imperialistischen Bestrebungen der deutschen Eliten nach, den Ersten Weltkrieg einzuleiten. Daraufhin wurde Fischer von konservativer Seite stark angegriffen mit seiner Behauptung von der zentralen Schuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die FAZ beispielsweise schlug damals in die gleichen Töne an wie später beim zweiten bekannten Historikerstreit und stellte Deutschland als Opfer fremder imperialer Mächte dar. Der Krieg, so hieß es damals in der FAZ, sei ein Zitat, Wunder der militärischen Leistung, in dem dieses Volk, das zum modernen Krieg schlechthin unfähig war und das die elementarsten Dinge für den Krieg des 20. Jahrhunderts entbehrte, Jahre hindurch gegen alle Kontinente der Welt aushielt, so hieß es damals in der FAZ. Den gleichen nationalistischen Ton hatte dann auch der zweite, dann als bekannter Historikerstreit 1986, der eben ausgelost wurde durch die Behauptung des Historikers Ernst Nolte, der Nationalsozialismus sei eine Art Verteidigungsreaktion auf den weltbedrohenden Bolschewismus zu verstehen. Der Archipel Gulag sei ursprünglicher als Auschwitz, wie Nolte es damals ausdrückt, gewesen. Die Renaissance der Totalitarismustheorie begann dann eben in den 80er Jahren. Der von Ernst Nolte im Historikerstreit vertretenen Behauptung des kausalen Nexus, also des klaren inhaltlichen Zusammenhangs zwischen dem bolschewistischen Klassenmord und dem narzisstischen Rassenmord, also ging eben über die Gleichsetzung von Arbeitslagern mit Vernichtungslagern weit hinaus. Denn nach Nolte war eben der Mord an den europäischen Juden eine quasi verständliche Reaktion auf den Terror des jüdischen Bolschewisten, ein Verbrechen aus Angst, selbst diesem Terror zum Opfer zu fallen. Die heftige Ablehnung, die Nolte damals von linker, liberaler Seite erfuhr, darf eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass Teile seiner Thesen in den deutschen Historiker und Mainstream und auch in den Elitendiskurs eingingen. Der im Historikerstreit über Nolte damals errungene Sieg war laut dem Historiker Karl-Heinz Roth ein Pyrrhus-Sieg, wie allein schon der enorme Zuwachs an totalitarismustheoretischen Bekenntnissen seitens einiger bis dahin durchaus kritisch eingestellter Historiker bezeugte, der vor allem den, ich zitiere Karl-Heinz Roth, Durchbruch der Neototalitarismustheorie seit dem Untergang der DDR untersucht habe. Erst nach 89 wurde diese Doktrin wieder hegemonial. An ihrer Verbreitung und an ihrer Absicherung sieht der Historiker Roth riesige ideologieproduzierende Apparate beteiligt, darunter das 1994 eröffnete Haus der Geschichte, die Bundeszentrale für politische Bildung, die Bundes-Entente-Kommission Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland und außerdem, Zitat, die aus der Bundeskasse ernährte Klientel von Wissenschaftlerinnen, die sich eben um die neuen Fleischtöpfe von Expertisen und Forschungsaufträge balken. Kommen wir zu einer kritischen Einschätzung der Totalitarismustheorie. Die Wiederbelebung der Totalitarismustheorie nützt nicht nur den unmittelbar Beteiligten aus Historiker, Zunft und Politik, indem diese Doktrin den Begriff der Freiheit mit dem Privateigentum und den Bürgerrechten der parlamentarischen Demokratie gleichsetzt, spricht sie nicht zugleich gegen jeden Versuch aus, dem Kapitalismus eine Alternative entgegenzusetzen als totalitär. Das heißt also, autoritäre Tendenzen innerhalb des Verfassungsstaates, Zwangs- und Ausbeutungsverhältnisse, Machtmonopole, werden hierbei ausgeblendet und negiert. Historisch und aktuell wird der totalitarismustheoretische Freiheitsbegriff sogar propagandistisch gegen sozialstaatliche Bestrebungen ins Feld geführt. Dies hatte beispielsweise in der Bundesrepublik seinen Ursprung in der Auseinandersetzung in der sogenannten Forsthoff-Abendroth-Debatte gehabt. Und zwar bei der Formulierung des Grundgesetzes. Der rechtskonservative Staatsrechtler Ernst Forsthoff, ich habe ihn vorhin im Zusammenhang mit Karl Schmidt als Vertreter des totalen Staates erwähnt, in der NS-Vorzeit, hat sich eben nach zur Zerschlagung des NS-Regimes bei der Formulierung des Grundgesetzes energisch mit der Forderung, gegen die Forderung des linksorientierten Politikwissenschaftlers Wolfgang Abendroths entgegengetreten, der das Sozialstaatsprinzip in die Verfassung, im Grundgesetz verankern wollte. In der Nachkriegszeit nutzte auch die sogenannte neoliberale Schule das Totalitarismustheorem zur Verdammung einer keynesianisch orientierten Nachfragepolitik, ebenso wie heutzutage auch die neoliberale Leitdoktrin sich gegen sozialpolitische Errungenschaften der Arbeiterbewegung mit dem totalitarismustheoretischen Freiheitsbegriff wendet. Dort heißt es dann wirtschaftliche Freiheit statt Diktatur der Gewerkschaften, Eigeninitiative statt totalitärer Verbandsinteressen und so weiter. Dadurch dient eben die Totalitarismustheorie zugleich auch als eine Art von herrschaftskonformer Staatstheorie, denn die institutionalisierten Machtverhältnisse werden hierbei zur Voraussetzung von Freiheit und Pluralität normiert. Soweit die kritische Bewertung zum Inhalt der Totalitarismusdoktrin. Ich komme jetzt im nächsten Abschnitt zu der Transformation dieser Doktrin als sogenannte Extremismusforschung im Dienste der Politik. Das Attribut Extremismus leitet sich aus dem Lateinischen extremus übersteigert ab. Dieser Begriff ruht auf der Idee des politischen Spektrums, dass es eine Mitte und Ränder gäbe, die von außen diese Mitte bedroht. Er bestimmt eben das gemeinte Verhalten und Denken als Gegensatz zu einem gesellschaftlich und staatlich etablierten Demokratieverständnis, das zugleich als Normalität definiert wird. Als Extremismus verfassen Politologen und Extremismustheoretiker wie beispielsweise Uwe Backes politische Diskurse, Programme und Ideologien, die sich implizit oder explizit gegen grundlegende Werte und Verfahrensregeln demokratischer Verfassungsstaaten richten, so heißt es dort. Dieser Begriff entstammt eben auch den Totalitarismustheorien und wurde im Kalten Krieg von westlichen Staatsbehörden geprägt. Heute verwenden ihn die meisten Institutionen innerhalb der repräsentativen Demokratie und natürlich auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter für Verfassungsschutz. Diese definieren Extremismus als fundamentale Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates. Darunter fallen eben alle Bestrebungen, den Kernbestand des Grundgesetzes oder die FDGO insgesamt in Frage zu stellen. Seit den 70er Jahren wurde der Begriff des Totalitarismus also mehr und mehr durch Extremismus, den Begriff des Extremismus, ersetzt. Als dessen höchste Intensivstufe, so der Extremismustheoretiker und Politikwissenschaftler Manfred Funke, wurde der Terrorismus ausgemacht, mit dem es mit allen Mitteln der wehrhaften Demokratie zu begegnen galt. Folglich wurde die Extremismustheorie als wissenschaftliche Rechtfertigung Politik der Sondergesetze, der Notstandsgesetze und auch der Antiterrorpolitik herangeführt. Die Extremismustheorie geht im Wesentlichen davon aus, dass es eine Art Hufeisenmodell gibt, in dem eben die äußeren Ränder der Gesellschaft, sprich die Linksextreme und der Rechtsextreme ran, sich fast die Hände reichen, da sie eben beide totalitäre Ziele verfolgen und sich nur durch ihre Ideologien gelinde voneinander unterscheiden. In der Frühphase der Bundesrepublik beinhaltete diese Strategie der Extremistenverfolgung administrative Maßnahmen und Repressionen von den Kommunistenprozessen in der Adenauer-Ära bis hin zu den sogenannten Berufsverboten infolge des sogenannten radikalen Erlasses vom Januar 1972, der später vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als Verstoß gegen die Menschenrechte verurteilt wurde. Lange vor jener Zeit erklärte beispielsweise der spätere Bundesinnenminister Werner Mayhofer auf dem Kongress Demokratie vor dem Notstand in Bonn, Zitat: Der Feind steht in unserem Staat heute weder links noch rechts, sondern in der Mitte. Bei jedem halben Demokraten und halben Autokraten, von denen man jedenfalls in einer künftigen innen- und außenpolitischen Krise eins nicht erwarten kann, dass sie die Errungenschaften unserer freiheitlichen, rechts- und sozialstaatlichen Demokratie aus Überzeugung und mit Entschlossenheit verteidigen. Man kann sagen, dass im Zuge des Aufkommens dann der Studentenbewegung und neuer sozialer Bewegungen in der Bundesrepublik die Totalitarismustheorie in ihrer begrifflichen Variante als Extremismustheorie zur Legitimation von Notstands- und Sicherheitsgesetzen gegen sozialen und politischen Protest von unten diente. Beispiele hierfür sind die sogenannten Extremismustheoretiker Uwe Backes und Eckhard Jesse, die den Parlamentarismus gegen seine extremen Ränder verteidigen. Ein Zitat: Der Begriff des politischen Extremismus soll als Sammelbezeichnung für unterschiedliche politische Gesinnungen und Bestrebungen fungieren, die sich in der Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates einig wissen. Sei es, dass das Prinzip menschlicher Fundamentalgleichheit negiert wird, in Klammern Rechtsextremismus, sei es, dass der Gleichheitsgrundsatz auf alle Lebensbereiche ausgedehnt wird und die Idee der individuellen Freiheit überlagert, in Klammern Kommunismus. Sei es, dass jede Form von Staatlichkeit als repressiv gilt, in Klammern Anarchismus. Soweit also das doch sehr schlichte Modell der Extremismustheoretiker. Ich komme zum Abschluss meiner kritischen Beleuchtung dieser Doktrin zu Überschneidungen zwischen totalitarismustheoretischen Ansätzen und deren Nutzung neurechter Ideologen. Politisch diente die Totalitarismustheorie zugleich als Ideologie zur Installation rechter Wertmaßstäbe in der gesellschaftlichen Mitte. Im Zentrum dieser Bestrebungen stand und steht die gegen eine antifaschistisch orientierte Linke gerichtete Initiative eines Anti-Antifaschismus. Also rechtsorientierte Denkschulen und Thinktanks, wie beispielsweise die 1978 gegründete Gesellschaft für Deutschlandforschung, begann schon sehr früh mit der Zersetzung antifaschistischer Wertmaßstäbe. Alte Frontkämpfer des Kalten Krieges verbanden sich dort mit aufstrebenden rechtsorientierten Extremismustheoretikern, um fortan kritische Staatskritik als linksextrem aus dem öffentlichen Diskurs zu eliminieren und die Extremismustheorie staatsrechtlich zu verankern. Die Extremismustheoretiker Eckhard Jesse und Uwe Backes führten Experten der dieses Forschungszweiges aus dem Umfeld der Gesellschaft für Deutschlandforschung zu einem sogenannten Feldensteiner Kreis zusammen, um dieses Theorem des Extremismus wissenschaftlich und zugleich als antilinken Kampfbegriff zu etablieren. Obwohl es sich bei diesem Theorem um keinen rechtlich definierbaren Begriff handelt, etablierte sich die Totalitarismustheorie in ihrer Variante als Extremismusforschung im herrschenden Wissenschaftsbetrieb und auch bei den staatlichen Sicherheitsorganen. Nach dann der Wiedervereinigung setzte sich die Extremismustheorie zugleich als Instrument einer Kampagne durch, die jegliche Form von antifaschistischen Aktivitäten als links oder linksextrem kennzeichnete. Die linke antifaschistische Bewegung wurde in der Folgezeit zu dem Feindbild der Extremismusforscher, also Widerstand gegen rassistische Gewalt auf der Straße, gegen Aufmärsche von rechten Gruppen, wurden hierbei mit deren rechtsextremen Tätern gleichgesetzt. So verkündete der Extremismustheoretiker Hans-Helmut Knütter beispielsweise, dass die rassistischen Pogromwellen im wiedervereinten Deutschland, Zitat, für die zusammengebrochene, desorientierte Linke geradezu ein Geschenk des Himmels gewesen seien. Dieser Hans-Helmut Knütter prägte über Jahre die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung und schrieb 1990 in der Schriftenreihe des Bundesinnenministeriums Texte zu innerer Sicherheit folgendes, Zitat Knütter, die Aufdeckung der kommunistischen Untaten legt es nahe, nationalsozialistische Taten zu relativieren und eben nicht als einmalig und unvergleichbar erscheinen zu lassen. So betreibt man eben im Sinne eines Ernst Nolte die Enttabuisierung des Nationalsozialismus. Gleichzeitig attackierte Knütter stets antifaschistische Grundhaltung. Er spricht einem Antifaschismus die Daseinsberechtigung ab und diffamiert diesen als politischen Kampfbegriff der Linken. Hier trifft er sich wiederum mit den Extremismustheoretikern Backer und Jessern, welche fordern, Zitat, Schlagworte wie Antifaschismus im politischen Tageskampf sollten den politischen Extremisten überlassen werden. Knütter, wie auch andere Autoren aus dem Umfeld der Extremismusforschung, haben sich gleichzeitig im Umfeld der neuen Rechten, der sogenannten neuen Rechten, bekannt gemacht. Die publizistischen Aushängeschilder der Extremismusforscher Backes und Jesse formulierten im Einklang mit Knütter, Zitat, Rechts- und Linksextremisten brauchen sich miteinander. Letztendlich sind sie also gar nicht daran interessiert, die andere Seite des Extremismus, die sie zu bekämpfen vorgeben, glänzlich von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Sie wollen vielmehr das hervorrufen, was sie so heftig attackieren. Also diese denunziatorischen Gleichsetzungen von rassistischer Gewalt mit dem Widerstand gegen eben diese, bleiben bei diesen Extremismusforschern nicht beschränkt auf antifaschistische Bewegungen. Der Extremismusforscher Uwe Backes plädiert auch schon mal von einem neurotischen Umgang von Teilen der Öffentlichkeit mit der NS-Geschichte und spricht sich für eine reine Wissenschaft aus, die auch die Frage nach der tatsächlichen Kapazität der Gaskammern beleuchten oder die tatsächlichen Opferzahlen des NS überprüfen lassen können müsse. Im Gleichklang mit neurechten Hasstriaden gegen die sogenannte jüdische Lobby vertreten auch Extremismustheoretiker in neurechten Publikationen diese Vorurteile. In einem Band beispielsweise, was Rainer Zietelmann herausgegeben hat, in einem Sammelband, dem von mir vorhin erwähnten Band Die selbstbewusste Nation, Entschuldigung, behauptet der Extremismustheoretiker Eckhard Jesse, dass es die, Zitat, vielfach privilegierte jüdische Position in der Bundesrepublik selbst sei, die für einen ansonsten unbedeutenden Rechtsextremismus und Antisemitismus verantwortlicher zeichne, welcher, Zitat, so Jesse, mehr Phantom als Realität sei. Letzter werde, so kann man nicht anders diese Formulierung deuten, von den Juden selbst heraufbeschworen. Zitat Jesse, jüdische Organisationen brauchen Antisemitismus in einer gewissen Größenordnung, um für ihre Anliegen Gehör zu finden und ihre Interessen besser zur Geltung zu bringen. Der Extremismustheoretiker Uwe Backes gilt laut dem Spiegel zugleich als Mitvertreter einer intellektuellen neuen Rechten. Backes ist zugleich stellvertretender Direktor des Dresdner Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung und geriet Ende der 90er Jahre, im Jahre 1999, in die Schlagzeilen. Ein Mitarbeiter dieses Instituts, das sich in seiner Satzung der Aufgabe verpflichtet hat, in interdisziplinärer Arbeit von Historikern und Sozialwissenschaftlern die politischen und gesellschaftlichen Strukturen von NS-Diktatur und SED-Regime zu analysieren, so heißt es im Statut, hat in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau ausgerechnet am 60. Jahrestages des Attentats von Georg Elser auf Hitler diesem die Legitimation der Tat abgesprochen und ihm posthum eine moralisch nicht zu rechtfertigende Gefährdung Unschuldiger vorgeworfen. Gemeint sind damals die von dem Attentäter getöteten Nazis. Der Historiker Lothar Fritze hatte argumentiert, dass Elser als einfacher Schreiner zum Zeitpunkt des Attentates 1939 gar nicht das Wissen um die Beschaffenheit der damaligen politischen Situation hätte haben können, um abschätzen zu können, welche politische Katastrophe durch die Politik des Nazismus bevorstand. So die etwas doch sehr krude Argumentation. Der wissenschaftliche Beirat des Institutes, der warf ihm daraufhin zu Recht gravierende argumentative Schwächen und Fehler vor und distanzierte sich von dem Text. Der stellvertretende Institutsleiter Uwe Backes hingegen zeigte sich solidarisch und stellte sich demonstrativ hinter den Autor und gegen den damaligen liberal orientierten Institutsdirektor. Als dann in der Folge die Entlassung von Backes gefordert wurde, griff die Politik ein. Backes, der zusammen mit dem wissenschaftlichen Beirat des Instituts Eckhard Jesse seit Jahren als einer der Hauptautoren des Bundesamts für Verfassungsschutz ist und in dieser Tätigkeit stets bemüht, vor der drohenden Gefahr der Extremisten zu warnen, erhielt Schützenhilfe vom Präsidenten dieses Amtes, von Peter Frisch. Dieser sah sich dann in dieser öffentlichen Diskussion zu einer Ehrenerklärung und einem Brief an den Institutsdirektor veranlasst. Die Mehrheit des Beirats des Instituts war hingegen für die Entlassung von Backes, nicht jedoch das Kuratorium. Obwohl dann auch solche renommierten Historiker wie Saul Friedländer für den Fall, dass dieser Fall nicht geklärt wird, seinen Rücktritt aus dem Institut ankündigte, wurde Backes nicht entlassen. Stattdessen wurde auf Betreiben des damaligen sächsischen Kultusministers Matthias Rössler beschlossen, den Vertrag mit dem Institutsleiter selber nicht mehr zu verlängern und Backes Posten beizubehalten. trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen ist eben dieses Publikationsduo Backes und Jesse mit staatlichen Segen und auch mit staatlichem Finanzetat ausgestattet. Diese beiden Extremismustheoretiker sind zugleich Herausgeber der von der Bundeszentrale für politische Bildung finanzierten Jahrbuchreihe Extremismus und Demokratie. Triumphatisch heißt es dort, und ein Zitat zum Abschluss meines Vortrages: Angesichts der bis in die Gegenwart heftig geführten Kontroversen um den Totalitarismusbegriff erscheint es bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit sich eine Vielzahl von Autoren seiner bedient, um die freiheitsbedrohenden Wirkungen einer Ideologie zu verzeichnen. Damit danke ich für eure Aufmerksamkeit. Gemeinerweise habe ich doch etwas lange ausgeholt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr erschlagen. Ziel meines Vortrags, sicherlich auch wertender Absicht, Beitrags war einfach nochmal sowohl den Entstehungskontext dieser Doktrin als auch ihre Variationsfähigkeit im Wandel des Geschichtsdiskurses einmal kritisch zu beleuchten. Also ich hätte eigentlich zwei Fragen. Die eine ist, ob du gerne diese Totalitarismus-Theorie und später sozusagen dieses Extremismus-Theorie auch außerhalb Deutschland eigentlich Problemmächtigkeit erlangt hat. Sozusagen gerade weil ja, wie du ja erzählt hast, dass eben also ziemlich sagt, Faschismusforscher sich ja sozusagen sehr kritisch damit geäußert haben oder dazu geäußert haben. Und die zweite Frage wäre dann eigentlich, inwiefern jetzt bei den Leuten, die du so genannt hast, jetzt aktuell eigentlich diese Extremismus-Theorie oder auch Totalitarismus-Theorie neu eigentlich auf so Islamismus übertragen wird. Weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn ich Verfassungsschutzberichte lese, dass da eigentlich zentral sozusagen Islamismus steht und ja, also sagen, Linksextremismus ja immer mehr an Bedeutung verliert. Also das ist schon umständlich auch schade. Ich weiß es nicht, aber also da scheint mir ja irgendwie ja was zu verändern. Also das sind jetzt zwei ziemlich fundamentale, unterschiedliche Fragen. Da sehe ich mich jetzt auch nicht in der Lage, die erschöpfend zu beantworten. Deshalb nur so ein paar Stichworte. Selbstverständlich ist das eine Debatte, die international auch geführt worden ist. Die ist ja nicht nur im deutschen Raum geführt worden. Und selbstverständlich ist es auch so, dass die auch extremen Wandlungen unterzogen gewesen ist. Man kann sagen, dass sich das nicht völlig anders vollzogen hat im internationalen Diskurs als in dem von mir jetzt skizzierten, hauptsächlich auf Deutschland bezogenen Entwicklungen. Man kann sagen, dass die Renaissance der Totalitarismus-Doktrin in Frankreich mit einer verspäteten zeitlichen Versetzung stattgefunden hat, dort auch dann sehr heftig geführt worden ist. Also natürlich eine ganz besondere Variante und nochmal bekommen hat durch den Zerfall der Ostblockstaaten, dann in der Aufarbeitung dann der Entwicklungsdiktaturen des RGW-Blocks, dann nochmal ganz anders orientiert, in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte dann nochmal vollzogen worden ist. Und man kann sagen, dass natürlich auch der Begriff an sich in vielfältigen Wandlung unterzogen worden ist. Was spezifisches Deutsches ist, ist, dass im Gegensatz zur, wenn es um die Frage der Bewertung oder der Analyse des Faschismus angeht, dass es schon eine doch relativ spezifische deutsche Besonderheit gibt, nicht von einem generischen Faschismusbegriff auszugehen, also das heißt, das Phänomen des Faschismus vergleichend zu analysieren in seinem Entstehungskontext in Europa und weltweit, sondern dass dort sehr stark dann Fokussierung auf den Nationalsozialismus und dann in einem totalitarismustheoretischen Vergleich dann halt von Nationalsozialismus und Stalinismus dann in Gleichsetzung vollzogen worden ist. Darüber hinaus gibt es natürlich eine unterschiedliche begriffliche Setzung des Totalitarismusbegriffs Das Ziel meines Vortrages war ja durchaus auch teilweise in wertender und teilweise auch in polemischer Absicht aufzuzeigen, wie der Begriff des Totalitarismus und auch des Extremismus politisch genutzt worden ist und auch instrumentalisiert worden ist und es auch heute noch instrumentalisiert wird, um halt politisch eine gewisse Form von kritischer Analyse des NS-Regimes und der Beteiligung der Eliten an der Entstehung des Nationalsozialismus, wie auch kritische Analysen an Herrschaftsformen in parlamentarisch-kapitalistisch verfassten Gesellschaftsstrukturen auszublenden. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Begriff des Totalitarismus an sich abzulehnen sei aus wissenschaftlicher Sicht oder nicht seine Berechtigung hat. Im Gegenteil, natürlich ist der Begriff des Totalitarismus auch in kritischer Absicht zu nutzen, um das Phänomen des Faschismus in einer gewissen Form zu packen. Natürlich ist auch der Vergleich, eine vergleichende Analyse von unterschiedlichen Herrschaftsformen, seien sie nun stalinistischer Prägung oder seien sie nun faschistischer Prägung, an sich nichts Verwerfliches, sondern unter wissenschaftlichen Aspekten mit Sicherheit auch notwendig. Ziel des Vortrages war hingegen ja nur gewesen, aufzuzeigen, wie unter einem Theorien, wie ein Theorem zu einer Doktrin geworden ist, um politisch gewisse Interessen und bestimmte Vorstellungen durchzusetzen. Das heißt also, die Diskussion darum ist trotzdem eine internationale gewesen, auch mit unterschiedlicher Akzentuierung. Zum Zweiten, der Begriff natürlich des Islamismus in der Extremismusforschung hat natürlich jetzt eine besondere Bedeutung bekommen, ganz einfach aus dem Tatbestand, dass das, was früher mehr fokussiert worden ist auf die radikale Linke und damals dann die Entstehung eines linksorientierten Terrorismus, sich dann immer mehr zunehmend durch die realen Entwicklungen verlagert hat. Also in Deutschland hat in den 90er Jahren die RAF ihre Auflösung erklärt und es gibt keinen organisierten Terrorismus von links mehr. Das, was es an terroristischen Aktivitäten gibt, sind rudimentäre Ansätze eines Rechtsterrorismus. Und wir haben eben eine neuartige Struktur von Terrorismus, der eben spätestens dann seit dem 11. September 2001 international in der Diskussion gekommen ist. Das hat dazu geführt, dass es begriffliche Verschränkungen gibt, die unter totalitarismus-theoretischen Prämissen dieses Phänomen zu fassen versuchen und auch begriffliche Gleichsetzungen dort machen. Also ein wesentliches Element davon ist natürlich dann auch die Wertung neokonservativer Politiker und Thinktanks aus den USA. Da kam es zuerst her, eine Verbindung zwischen Faschismus und Islamismus zu setzen, die Kreation des Begriffs des Islamofaschismus damit zu prägen. Und mit dem Begriff des Islamofaschismus ist ja dann jetzt kürzlich auch George Bush an die Öffentlichkeit getreten, um quasi seine Antiterrorpolitik oder wie er es nennt, also seiner militärischen Intensivierung der Auseinandersetzung quasi nochmal eine Art ideologische Rechtfertigung zu geben. Ich denke mir, das ist aber wirklich ein nochmal abendfüllendes Thema, sich damit nochmal inhaltlich auseinanderzusetzen. Nur ganz kurz, deswegen einfach nur stichpunktartig meine Einschätzung dazu. Ich halte es für unseriös und auch politisch von den ideologischen Ausrichtungen nicht für vereinbar, die gedanklichen Ausrichtungen des Islamismus mit denen des Faschismus zu vergleichen. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die politischen Grundaxiome unterschiedlich sind. Kein Faschismus kommt ohne extremen Nationalismus und Rassismus aus, während das Thema des Nationalismus und Rassismus dem Islamismus nicht inhärent sind. So. Was natürlich die Ausrichtung von Vorstellungen von totalitärer Herrschaft oder der extreme Antisemitismus geprägt auf die Nahostkonstellation und an dessen Bedienung dann auch bei NS-Ideologien oder NS-geprägten Antisemitismusvorstellungen angeht und dessen Anleihen ist ein anderes Thema. ist mit Sicherheit vorhanden und ist auch diskutierenswert und ist unter diesen Prämissen auch mal kritisch genauer zu analysieren. Aber von der ideologischen Ausrichtung kommt man nicht weit, wenn man Faschismus in seiner Grundstruktur, seiner ideologischen Grundstruktur mit dem Islamismus gleichsetzt. So meine These. Ich habe eine Frage, und zwar, also es gibt ja auch den Historiker und anderen Wissenschaftler, da ja sicherlich viele Diskurse über, und ich meine jetzt in Bezug auf die Bundeszentrale für politische Bildung, ist man denn als Wissenschaftler nicht die Forderungen durch, wenn man sich da anstellen lässt dann? Also ich meine, wenn dann sowas geschützt wird, wie das, was du da vorhin, was ja so wirklich vollkommen unwissenschaftlich ist, also gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, ist das eine Art von Outing, wenn man sich dann da anstellen lässt? Oder? Es gibt bestimmte politische Leitdoktrinen, die dort zu finden sind. Es gibt natürlich auch innerhalb der Wertungen und der Analysen der unterschiedlichen Landesämter für Verfassungsschutz unterschiedliche Bewertungen. Also nicht jeder Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Verfassungsschutzes vertritt dort die gleiche Position. Also zum Beispiel ein Armin Fall-Trogba, der Mitarbeiter des Landes wie auch des Bundesamts für Verfassungsschutz ist, der Arbeiten zur Entwicklung von Rechtsextremismus und neuer Rechte geschrieben hat, hat dort durchaus eine akzentuiert andere Orientierung als zum Beispiel diese von mir vorhin erwähnten und zitierten Extremismustheoretiker Jesse und Backes haben. Was allerdings alle schon haben, was eine einigende Leitdoktrin ist, ist der Totalitarismus und extremismustheoretischer Ansatz. Das ist bindender ideologischer Nexus dort. Das ist schon richtig so. Gibt es denn also in den USA und jetzt Frankreich oder so quasi die gleichen Einrichtungen, sage ich jetzt mal? Oder ist das quasi eine zentrale politische? Doch, das gibt es dort auch. Es gibt dort, also das, was sich jetzt dort also Verfassungsschutzorgane in dem Sinne gibt es in allen parlamentarisch verfassten Demokratien in unterschiedlicher Akzentuierung. Was spannend wäre, auf die Frage von vorhin bezogen wäre dann nochmal, was dann halt solche Sondergesetzgebungen wie zum Beispiel der sogenannte Patriotic Act in den USA für Ausrichtungen haben, was da für Vorstellungen vorherrschen innerhalb eines demokratisch verfassten Systems mit Gewaltenteilung, bestimmte Formen von Terrorismusprävention, wie es dort heißt, betreiben zu können und inwieweit das noch mit der Ausübung demokratischer Grundrechte vereinbar ist. Das wäre mit Sicherheit nochmal eine spannende Diskussion. Wir haben diese Totalitarismus-Zuschreibung im Prinzip auf die gesamte Linke gewirkt, weil ich glaube auch, dass zum Beispiel Habermas immer vom Linksfaschismus sprach. Also gab es ja im Prinzip so eine Spaltung drauf. Ja. Weil das war ja auf die Schwächen bezogen. Ja, genau. Habermas hatte sich ja für diesen Ausdruck dann mehrfach auch schriftlich in unterschiedlichen Zeitschriften wie auch in einem Aufsatz entschuldigt dafür, weil das im Eifer des Gefechts vollzogen ist, weil er halt stark dann halt als aufstrebender Nachfolger von Adorno und Horkheimer von den revoltierenden linken Studierenden dann angegangen worden ist, bezogen. Aber sehr wohl gab es natürlich dort eine Auseinandersetzung dafür. Und es gab halt auch unterschiedliche Akzentuierungen. Also gewisse Vertreter der 68er-Generation von damals, wie beispielsweise Daniel Cohn-Bendit, die haben sich ja dann im Nachhinein mit Habermas auch nochmal 20 Jahre später zusammengesetzt und haben gesagt, dass er in gewisser Weise recht gehabt habe. Dass natürlich neben diesem anarchistischen, aufbegehrenden Moment und dem moralisch durchaus vertretbaren, verständlichen Impetus, sich gegen konservative Eliten zu wehren, die die alten Machtstrukturen verkleistern, noch durchaus natürlich auch Bestrebungen gegeben hat, die wirklich totalitäre Ausformungen gehabt haben. Andere Vertreter haben das ganz anders angesehen und haben eine andere extreme Orientierung dort dabei angenommen. Also ich würde sagen, natürlich war das damals in dem Streit, ich würde das mal im kritischen Rückblick so bezeichnen, es gab natürlich dann auch auf Seiten der Linken dann Bestrebungen, Faschismus inflationär zu benutzen, den Begriff des Faschismus. Also geprägt dann halt von Thesen von Herbert Marcuse in seiner Fibel Die eindimensionale Gesellschaft oder von Johannes Agnoli, Transformation der Demokratie, wo dieser versucht hat nachzuweisen, dass auch eine demokratisch verfasste Gesellschaft nach innen hin implodieren kann durch Sondergesetze, Notstandsgesetze, also so eine Art strukturellen Faschismus aus sich selber heraus vorbringen kann, nicht von den Rändern, hat das eben bei vielen Anhängern dieser Theorien dann halt in ihrer Verflachung dazu geführt, quasi jede Form von bürgerlicher Herrschaft direkt als Faschismus gleichzusetzen. Wenn es irgendeine Demo gab und die Polizei ist irgendwo gegangen, dann hieß das direkt, das ist faschistisch. Natürlich gab es auch eine inflationäre Begriffsbesetzung von Faschismus von linker Seite her. Ne? Ich meine nicht, aber ist lange her, dass ich das gelesen habe. In der Faschismusforschung oder in der Politikwissenschaft ist der Begriff des Extremismus der Mitte von einem amerikanischen Politikwissenschaftler von John Fermor Lipset, glaube ich, geprägt worden in den 50er Jahren. Kann auch Anfang der 60er gewesen sein, weiß ich nicht mehr genauso auswendig, der damit gesagt hat, dass das sehr stark auch ein Mittelschichtenphänomen gewesen ist. Das heißt also, dass in der Krisensituation in der Weimarer Zeit die Angst vom Absturz der bedrohten Mittelschichten und Kleineigentümer und Ladenbesitzer maßgeblich das gewesen sind, die soziale Basis der NSDAP hervorgetragen hat. Also ein Mittelschichtenphänomen aus der Mitte der Gesellschaft. Ein anderer Zweig, der bezieht sich darauf, dass der auch empirisch gestützt wird, dass eben politische Einstellungen zu Rassismus, zu Nationalismus, zu rechtsextremen Einstellungen eben nicht nur von denjenigen vertreten wird, die sozial abgestiegen sind oder die sich an den sozialen Unterschied unteren Stufenleiter der Gesellschaft befinden oder den klassischen NPD, BVU und Rep-Wählern befindet, sondern dass diese Einschätzungen oder dieses Gedankenmodell auch in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sind. Dazu gibt es auch leider zu diesem traurigen Ergebnis sind ja auch eine Vielzahl von empirischen Studien, ganz zuletzt jetzt in die Diskussion gekommene FES-Studie, also die Studie der Friedrich-Ebert-Gesellschaft von Decker und Bremer, die also dieses Einstellungsverhalten repräsentativ untersucht haben und dazu gekommen sind, dass es ein Einstellungspotenzial von ungefähr 28% in der Bundesrepublik gibt, die eine Tendenz zu rechtsextremen Ansichten aufweisen und sich aber in ihrem Wählerverhalten zu zwischen 30% und 40% zwischen dem Wählerreservoir dazwischen von CDU und SPD bewegen. Das heißt also überhaupt nicht in ihren politischen Wahlverhalten festgelegt sind auf eine rechtsextreme Partei, aber in ihrem Gedankengut, was nationalistische Einstellungen, was rassistische Einstellungen, also Fragestellungen, wollen sie zusammen mit Ausländern im Haus wohnen oder sind sie der Ansicht, dass die Ausländer nur hinkommen, um uns hier unsere Sozialleistungen zu stehlen oder so, denn eben massiv zustimmen. Das heißt also, dass das Einstellungsverhalten der Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, losgelöst von Schicht, von Einkommensverhältnissen und auch von Wahlorientierung, zu diesen Einstellungen hinleiten. Das ist eben der zweite Strang dieses sogenannten Extremismus der Mitte, der durch dieses Modell der Totalitarismus-Theorie, Doktrin überhaupt nicht erfasst wird, weil es dort eigentlich normativ gesetzte Mitte gibt. Wenn jemand eine demokratisch verfasste Partei wählt, dann ist er eben nicht derjenige, der jetzt irgendwie eine extreme Partei wählt, also ist er auch nicht extrem. Der wird also normativ durch dieses Modell überhaupt nicht gefasst. Also eigentlich quasi nur mal ein Beleg dafür, dass es sehr unzureichend ist, um solche Einstellungen zu fassen. So, ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen. Ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Hat euch ein bisschen was gebracht. Da ich jetzt meinen Zug kriegen muss, hoffe ich, ihr erlaubt mir, dass ich mich jetzt für eure Konzentration bedanke und mich von euch verabschiede.